Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bitten heute Abend um Ihre Aufmerksamkeit für etwas, das außerhalb der gewöhnlichen Hörspieldarbietung liegt. Es ist eine der eigenartigsten Dichtungen unserer Zeit, deren Poesie und geheimnisvoller Sinn viele Leser schon gefunden hat. Die Geschichte vom kleinen Prinzen, des leider viel zu früh von uns gegangenen Fliegers und Dichters Antoine de Saint-Exupéry, das wir als Märchen für große und kleine Leute bezeichnen möchten. Vielleicht hat sich Ihr Stirnrunzeln, das Sie als moderner Mensch bei dem höchst verdächtigen Wort Märchen überkam, bereits wieder etwas geglättet, wenn Sie als Autor den zuerst so schwer zu behaltenden, nun aber immer bekannter gewordenen Namen Saint-Exupéry vernehmen. Ja, es ist der Mann, dem das Fliegen eine Leidenschaft war und der aus seinen kühnen Flügen und seinem Fliegerdasein sozusagen die epische Dichtung des Fliegens gemacht hat. Es ist der berühmte Verfasser des Südkurier, des Nachtflug, des Flug nach Arras und vor allem von Wind, Sand und Sterne. Saint-Ex, wie er abgekürzt von seinen Freunden genannt wurde, dieser hünenhafte, schwerfällige, aber ungemein zart beseitete und herzliche Mensch, dieser mutige Pilot, war von einem tiefen Zweifel über die Nützlichkeit und Vortrefflichkeit der Größenordnungen erfüllt, die der Mensch sich selbst auf dieser Welt erschaffen hat und nach denen er lebt. Und in seiner Güte, die ihn trotz allem für den Menschen erfüllte, war Saint-Ex darauf aus, ihm, dem Menschen, eine Botschaft zu übermitteln, über die er nachsinnen sollte. Eine dieser Botschaften kleidete er in die Form des Märchens vom kleinen Prinzen. Dieser, ein seltsames, drolliges Wesen von einem anderen Stern, von den Menschen weit genug entfernt, schien ihm besonders geeignet, all die empfindlichen, spöttischen, melancholischen Bemerkungen über die Zustände auf der Erde und über den Menschen anzubringen. Für den Fliegerdichter nahm dieser kleine Prinz nach seinen Flügen durch den Weltenraum in einer seiner Notlandungen inmitten der unendlichen und erschreckenden Einsamkeit der Wüste und des Menschen leibhaftigere Gestalt an als irgendein anderes Geschöpf, um Zwiesprache zu halten und ihm geheimste Gedanken anzuvertrauen. Diese Gespräche mit dem Dichterflieger selbst, diese Dialoge mit den Gestalten, in denen der Autor sinnbildlich seine Meinung über die Menschen festgelegt hat, bilden den Kern der Geschichte vom kleinen Prinzen. Wir haben ihn nur herausgeschält und nichts hinzugefügt, um die Hörfassung dieser fantastischen Eingebung zu vermitteln, in die wir Sie nun hineinzuhören bitten. Thank you. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. In dem Buche hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Darauf können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Ich habe damals sehr viel über die Abenteuer des Urwaldes nachgedacht und vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Die großen Leute haben mir dann geraten, mit den Zeichnungen von offenen und geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. Und so kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. Der Misserfolg meiner Zeichnungen hatte mir den Mut genommen. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst. Und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und lernte fliegen. Ich bin überall in der Welt herumgeflogen und die Geographie hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat. So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Und das hat meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan. Im Grunde blieb ich aber allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können. Bis ich vor 6 Jahren eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen. Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sande eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch also daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Aber was machst du denn da, mitten in der Wüste? Bitte, zeichne mir ein Schaf. Ich kann aber nicht gut zeichnen. Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf. Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den beiden einzigen Zeichnungen, die ich zu Wege brachte. Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblüfft, als ich das kleine Kerlchen sagen hörte: Nein, nein! Ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich. Und ein Elefant braucht viel Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Also habe ich eins gezeichnet. Das Kerlchen schaute aufmerksam zu und dann sagte es: Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes. Und ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht. Du siehst wohl, das ist kein Schaf. Das ist ein Widder. Er hat Hörner. Ich machte also meine Zeichnung noch einmal. Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen. Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt. Nun ging mir aber die Geduld aus. Es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen. So kritzelte ich schnell noch eine Zeichnung zusammen und knurrte dazu: Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin. Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah. Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras frisst? Ja, warum? Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist. Oh, es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf gezeichnet. Er neigte den Kopf über die Zeichnung. Nicht so klein wie... Aber sieh nur, es ist eingeschlafen. So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen. Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören. Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. So fragte er, als er zum ersten Mal mein Flugzeug sah. Was ist das für ein Ding da? Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug. Es ist mein Flugzeug. Wie? Du bist vom Himmel gefallen? Ja. Ach, das ist ja lustig. Also auch du kommst vom Himmel. Von welchem Planeten bist du denn? Ja, du kommst also von einem anderen Planeten? Freilich, auf dem Ding da kannst du nicht allzu weit herkommen. Ja, woher kommst du denn, mein kleines Kerlchen? Wo bist du denn zu Hause? Und wohin willst du mein Schaf mitnehmen? Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat das Gute, dass sie ihm nachts als Haus dienen kann. Gewiss. Und wenn du brav bist, da gebe ich dir auch einen Strick, um das Schaf tagsüber anzubinden. Und einen Flock dazu. Anbinden? Was für eine komische Idee. Na, wenn du es nicht anbindest, dann wird es doch weglaufen. Ja, wo soll es denn hinlaufen? Na, irgendwo hin. Geradeaus. Das macht nichts aus. Es ist so klein bei mir zu Hause. Geradeaus kann man nicht sehr weit gehen. Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Der Planet seiner Herkunft war kaum größer als ein Haus. Das erschien mir gar nicht verwunderlich. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, dem Jupiter, dem Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, dass man Mühe hat, sie im Fernrohr zu sehen. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er ihm statt des Namens eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 3251. Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Er hat damals beim Internationalen Astronomenkongress einen großen Vortrag über seine Entdeckung gehalten. Aber niemand hat ihm geglaubt. Und zwar ganz einfach seines Anzuges wegen. Die großen Leute sind so. Zum Glück für den Ruf des Planeten B612 befahl der türkische Diktator seinem Volk bei Todesstrafe, nur noch europäische Kleider zu tragen. Der Astronom wiederholte seinen Vortrag im Jahre 1920 in einem eleganten Anzug und diesmal gaben sie ihm alle recht. Wenn ich euch dieses nebensächliche Drum und Dran um den Planeten B612 erzähle und euch sogar seine Nummer anvertraue, so geschieht das der großen Leute wegen. Die großen Leute haben eine Vorliebe für Zahlen. Wenn ihr ihnen zum Beispiel sagt, ich habe ein sehr schönes Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach, dann sind sie nicht imstande, sich dieses Haus vorzustellen. Man muss ihnen sagen, ich habe ein Haus gesehen, das 100.000 Franken wert war. Dann schreien sie gleich, ach, wie schön. So auch, wenn ihr ihnen sagt, der Beweis dafür, dass es den kleinen Prinzen wirklich gegeben hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte, dass er ein Schaf haben wollte. Denn wenn man sich ein Schaf wünscht, ist das doch ein Beweis dafür, dass man lebt. Dann werden sie die Achseln zucken und euch als Kinder behandeln. Aber wenn ihr zu ihnen sagt, der Planet, von dem er kam, ist der Planet B612, dann werden sie überzeugt sein und euch mit ihren Fragen in Ruhe lassen. So sind sie. Man darf ihnen das einfach nicht übel nehmen. Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben. Jeden Tag erfuhr ich etwas Neues über den Planeten, über die Abreise und über die Fahrt. Am fünften Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half. Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflücke er die Frucht eines in langem Schweigen gereiften Problems. Wenn ein Schaf Gras frisst, so frisst es doch auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt. Auch die Blumen, die Dornen haben? Ja, auch die Blumen, die Dornen haben. Wozu haben sie dann die Dornen? Was für einen Zweck haben die Dornen? Die Dornen haben gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Oh nein, das glaube ich dir nicht. Die Blumen sind schwach, sie sind arglos. Sie schützen sich, wie sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlich wären. Und du glaubst, dass die Blumen... Aber nein, Kind, aber nein, ich glaube nichts. Ich habe irgendetwas dahergeredet. Schau, wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen. Mit wichtigeren Dingen? Du sprichst ja wie die großen Leute. Du verwechselst alles, du bringst alles durcheinander. So denn? Ich kenne einen Planeten, auf dem ein puterroter Herr haust. Er hat nie den Duft einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Additionen gemacht. Und den ganzen Tag wiederholt er, wie du. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das macht ihn ganz geschwollen vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch. Das ist ein Schwamm. Ein was? Ein Schwamm. Es sind nun Millionen Jahre, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Es sind Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die zu nichts Zweck haben? Das soll nicht wichtig sein? Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt, auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihr hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich, meine Blume ist da oben. Wenn aber das Schaf die Blume frisst, so ist das für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nicht weitersprechen. Er brach plötzlich in Schluchzen aus. Die Nacht war hereingebrochen. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Mein Hammer, mein Motor, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig. Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn. Ich flüsterte ihm zu, die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde deinem Schaf einen Maulkorb zeichnen. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Ich kam mir sehr ungeschickt vor. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Thank you. Bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben. Sehr einfach, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und erloschen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen, aus einem Samen weiß Gott woher. Und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprosslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Aber die Pflanze hörte sehr bald auf zu wachsen und begann, eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Blüte beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen. Aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farbe mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eines nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen. Sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja, sie wollte gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt und sagte gähnend: Ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft. Wie schön Sie sind. Nicht wahr? Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren. Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken. Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume begossen. Sie hatte ihn schon sehr bald mit ihrer scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren 4 Dornen sprach, hatte sie zu dem kleinen Prinzen gesagt: Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten. Und die Tiger fressen auch kein Gras. Ich bin kein Gras. Oh, verzeihen Sie mir. Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie einen Wandschirm? Grauen vor Zugluft? Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze. Sie sind recht schwierig. Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz setzen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Da, wo ich herkomme... Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. So hatte der kleine Prinz, trotz des guten Willens seiner Liebe, rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. Ich hätte nicht auf sie hören sollen, gestand er mir eines Tages und sprach dann weiter. Man darf den Blumen nicht zuhören. Man muss sie anschauen und einatmen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft. Aber ich konnte seiner nicht froh werden. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hatte, hätte mich rühren sollen. Ich habe das damals nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun, nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen sollen. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können. Ich glaube, dass er zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig fegte er seine tätigen Vulkane. Er besaß 2 tätige Vulkane. Das war sehr praktisch zum Frühstück kochen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Da er sich aber sagte, man kann nie wissen, fegte er auch den erloschenen Vulkan. Der kleine Prinz riss auch ein bisschen schwermütig einiges Unkraut aus. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren würde. Aber all diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und sich anschickte, sie unter den Schutz der Glasglocke zu stellen, entdeckte er in sich das Bedürfnis, zu weinen. Der kleine Prinz machte sich also auf die Reise und befand sich bald in der Region der Asteroiden 327, 328, 329 und 330 und 331. Er begann sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Auf dem ersten Planeten wohnte ein König. Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron. Sieh da, ein Untertan. Komm näher, dass ich dich besser sehe. Du? Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gähnen. Ich verbiete es dir. Aber ich kann es nicht unterdrücken. Ich habe eine weite Reise gemacht. Und ich habe nicht geschlafen. Dann befehle ich dir zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Das Gähnen ist für mich eine Seltenheit. Los, gähne noch mal. Es ist ein Befehl. Das ängstigt mich. Ich kann nicht mehr. Also dann befehle ich dir, bald zu gähnen. Darf ich mich setzen? Ich befehle dir, dich zu setzen. Herr, ich bitte, verzeiht mir, dass ich euch frage. Ich befehle dir, mich zu fragen. Herr, worüber herrscht ihr? Über alles. Über alles? Über alles. Und die Sterne gehorchen euch? Gewiss, sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Befehlen Sie der Sonne unterzugehen. Wenn ich einem General geböte, nach Art der Schmetterlinge von einer Blume zur anderen zu fliegen oder eine Tragödie zu schreiben oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre dann im Unrecht? Er oder ich? Sie wären es. Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft. Wenn du deinem Volke befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Was ist also mit meinem Sonnenuntergang? Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind. Wann wird das sein? Das wird sein Das wird heute Abend gegen 7.40 Uhr sein. Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde wieder abreisen. Reise nicht ab. Ich mache dich zum Minister. Zu was für einem Minister? Zum Justizminister. Aber es ist niemand da, über den man richten könnte. Das weiß ich nicht. Ich habe die Runde um mein Königreich noch nicht gemacht. Ich bin alt. Ich habe keinen Platz für einen Wagen und das Gehen macht mich müde. Oh, aber ich habe es schon gesehen. Es ist auch dort drüben, auf der anderen Seite Ihres Planeten, niemand. Dann wirst du also über dich selbst richten. Das ist das Schwerste. Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten. Wenn es dir gelingt, über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklicher Weiser. Ich kann über mich richten, wo immer ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen. Ich glaube, dass es auf meinem Planeten irgendwo eine Ratte gibt. Ich höre sie in den Nächten. Du könntest Richter über diese Ratte sein. Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt nur die eine. Ich liebe es nicht, zum Tode zu verurteilen. Und ich glaube, dass ich jetzt gehe. Nein! Wenn Eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb von einer Minute zu verschwinden. Es scheint mir, dass die Umstände günstig sind. Halt, halt! Ich mache dich zu meinem Gesandten. Die großen Leute sind sehr sonderbar, sagte der kleine Prinz auf seiner Reise. Der kleine Prinz kam zu dem zweiten Planeten, der von einem Eitlen bewohnt war. Bewunderer kommt zu Besuch. Guten Tag. Sie haben aber einen spaßigen Hut auf. Der ist zum Grüßen. Er ist zum Grüßen, wenn man mir zujauchzt. Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei. Ach ja? Schlag deine Hände zusammen. Und was muss man tun, damit der Hut herunterfällt? Bewunderst du mich wirklich so sehr? Was heißt bewundern? Bewundern heißt erkennen, dass ich der Schönste, der Bestangezogene, der Reichste und der intelligenteste Mensch dieses Planeten bin. Aber du bist doch allein auf deinem Planeten. Mache mir die Freude und bewundere mich trotzdem. Ich bewundere dich. Aber wozu nimmst du das so wichtig? Und der kleine Prinz machte sich davon. Die großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich, stellte er auf seiner Reise fest. Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. Ich trinke. Warum trinkst du? Um zu vergessen. Um was zu vergessen? Um zu vergessen, dass ich mich schäme. Weshalb schämst du dich? Weil ich saufe. Und der kleine Prinz verschwand bestürzt. Die großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich, sagt er zu sich auf seiner Reise. Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. Und 2 ist 5. Guten Tag. Ihre Zigarette ist ausgegangen. 5 und 7 ist 12. 12 und 3 ist 15. Guten Tag. 15 und 7 ist 22. 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Uff. Das macht also 501.622.731. 500 Millionen wovon? In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur 3-mal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren ein Maikäfer, der von weiß Gott wo heruntergefallen war. Er macht einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition 4 Fehler gemacht. Das zweite Mal, vor 11 Jahren, war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit, da rumzubummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das dritte Mal. Ich sagte also 501 Millionen... Millionen wovon? Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen? Aber nein. Kleine Dinger, die glänzen. Bienen? Nein. Kleine, goldene Dinger, vor denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich habe nicht Zeit zu Träumereien. Ach, die Sterne. Dann sind es wohl die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich nehme es genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich damit mache? Ja. Nichts. Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König gesehen, der... Die Könige besitzen nicht. Sie regieren über. Das ist etwas ganz anderes. Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du vom Reichsein? Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie denn? Ich weiß nicht. Niemandem. Dann gehören sie mir. Ich habe als Erster daran gedacht. Und das genügt? Gewiss. Wenn du einen Diamanten findest, der niemand gehört, dann ist er dein. Wenn du eine Insel findest, die niemand gehört, so ist sie dein. Wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich besitze die Sterne. Da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr. Und was machst du damit? Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder. Das ist nicht leicht. Ich bin ein ernsthafter Mann. Wenn ich einen Seidenschal habe, dann kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, dann kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken. Nein. Aber ich kann sie in die Bank legen. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe. Und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. Und das ist alles? Das genügt. Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze 3 Vulkane, die ich jede Woche kehre. Ich kehre auch den Erloschenen, den man kann nie wissen. Das ist gut für meine Blume und gut für meine Vulkane, die ich besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber fand keine Antwort. Und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich, sagte er sich auf der Reise. Der fünfte Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Deine Laterne eben ausgelöscht. Ich habe die Weisung. Guten Tag. Was ist das? Die Weisung? Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Aber warum hast du sie soeben wieder angezündet? Das ist die Weisung. Ich verstehe das nicht. Da ist nichts zu verstehen. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Ach, ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen. Und seit damals wurde die Weisung geändert? Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und? Und jetzt, da der Planet in einer Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus. Das ist drollig. Der Tag dauert bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht drollig. Das ist nun schon ein Monat, dass wir beide miteinander sprechen. Ein Monat? Ja, 30 Minuten gleich 30 Tage. Guten Abend. Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest. Ich will immer. Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen? Dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das hat nicht viel Witz. Was ich ums Leben liebe, ist der Schlaf. Dann ist es hoffnungslos. Hoffnungslos. Guten Tag. Da löscht er seine Lampe wieder aus. Der, sagte sich der kleine Prinz, ist der einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können. Aber sein Planet ist wirklich zu klein. Es ist dort nicht Platz für 2. Der 6. Planet war 10-mal so groß. Er war von einem älteren Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. Thank you. Da schau, ein Forscher. Woher kommst du? Was ist das für ein dickes Buch? Was machen Sie da? Ich bin Geograf. Was ist das, Geograf? Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden. Das ist sehr interessant. Endlich ein richtiger Beruf. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es da auch Ozeane? Das kann ich nicht wissen. Ach, und Berge? Das kann ich auch nicht wissen. Aber ihr seid doch Geograf. Richtig, aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograf geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nicht. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers bemerkenswert erscheinen, lässt der Geograf über dessen Moralität eine Untersuchung anstellen. Warum das? Weil ein Forscher, der lügt, in den Geografiebüchern Katastrophen herbeiführen würde. Und auch ein Forscher, der zu viel trinkt. Wie das? Weil die Säufer doppelt sehen. Der Geograf würde dann zwei Berge einzeichnen, wo nur ein einziger vorhanden ist. Ich kenne einen. Der wäre ein schlechter Forscher. Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung. Aha, man geht nachsehen. Nein, nein, das ist zu umständlich. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Oh, bei mir zu Hause ist nicht viel los. Da ist es ganz klein. Ich habe drei Vulkane. Zwei in Tätigkeit und einen erloschenen. Ich habe auch eine Blume. Die Blumen schreiben wir nicht auf. Warum das? Sie sind doch das Schönste. Weil die Blumen vergänglich sind. Was heißt das? Vergänglich. Die Geografiebücher sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass ein Ozean seine Wasser ausleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf. Aber die erloschenen Vulkane können wieder aufwachen. Ob die Vulkane tätig oder erloschen sind, kommt für uns aufs Gleiche raus. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht. Aber was bedeutet vergänglich? Das heißt, von baldigem Entschwinden bedroht. Ist meine Blume auch von baldigem Entschwinden bedroht? Gewiss. Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll? Auf den Planeten Erde. Er hat einen guten Ruf. Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume. Der siebente Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, wenn man wohlgemerkt die Negerkönige nicht vergisst. 7000 Geografen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer und 311 Millionen Eitle. Kurz, ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Nicht gerechnet die Armee der Laternenanzünder. Will man geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bewohnen, sich aufrecht und ein wenig gedrängt hinstellten, etwa wie bei einer Volksversammlung, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Ja, man könnte die gesamte Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenpferchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Oh, sie nehmen sich Gott weiß, wie wichtig. Gebt ihnen also den Rat, sich's auszurechnen. Sie beten die Ziffern an. Das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren. Ihr habt Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte. Es war eine Schlange. Guten Abend, du da. Guten Abend. Auf welchen Planeten bin ich gefallen? Auf die Erde. Du bist in Afrika. Ah. Es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß. Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den Seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er fort? Er ist schön. Was willst du hier machen? Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume. Ah. Wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen einsam. Du bist ein drolliges Tier. Dünn wie ein Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs. Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen. Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit. Du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann... Oh. Ich habe dich sehr gut verstanden. Aber warum sprichst du in Rätseln? Ich löse sie alle. Nachdem die Schlange verschwunden war, machte sich der kleine Prinz auf den Weg. Und als er nach langer Wanderung durch die weite Wüste, über hohe Berge und durch dunkle Wälder sich im Schatten eines Apfelbaumes auf einer grünen Wiese ausgestreckt hatte, erschien der Fuchs. Thank you. Guten Tag, kleiner Prinz. Guten Tag. Ich bin da unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Du bist sehr hübsch. Ich bin der Fuchs. Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt. Ach, Verzeihung. Was bedeutet das? Zähmen? Du bist nicht von hier. Was suchst du? Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen? Die Menschen haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, ich suche Freunde. Aber was heißt zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich genauso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 anderen Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Und ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein, auch nicht. Nichts ist vollkommen. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus meinem Bau locken. Und dann, schau, du siehst da drüben die Weizenfelder. Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide liebgewinnen. Bitte, zähme mich. Ich möchte wohl. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich verstohlen so aus dem Augenwinkel anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du ein wenig dich näher setzen können. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr nachmittags anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich sein. Um 4 werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Was heißt feste Bräuche? auch etwas in Vergessenheit Geratenes. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet, eine Stunde von der anderen Stunde. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich kann dann bis zum Weinberg spazieren gehen. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanzen gingen, wären die Tage alle gleich. Und ich hätte niemals Ferien. So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds kam, sagte der Fuchs: Ach, ich werde weinen. Das ist deine Schuld. Ich wünschte dir nichts Übles. Aber du hast gewollt, dass ich dich zähme. Gewiss. Aber nun wirst du weinen. Bestimmt. So hast du also nichts gewonnen. Ich habe die Farbe des Weizens gewonnen. Adieu. Adieu. Nur ein Geheimnis will ich dir noch schenken. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Zeit, die du für deine Blume verloren hast, sie macht deine Blume so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Blume verloren habe? Ja, die Menschen haben diese Wahrheit vergessen. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Blume verantwortlich. Ich bin für meine Blume verantwortlich. Guten Tag. Guten Tag. Was machst du da? Ich sortiere die Reisenden nach tausender Paketen. Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, bald nach rechts, bald nach links. Ich bin nämlich der Weichensteller. Die haben es sehr eilig. Wo wollen Sie hin? Der Mann von der Lokomotive weiß es selbst nicht. Sie kommen schon zurück? Das sind nicht die gleichen. Das wechselt. Waren Sie nicht zufrieden dort, wo Sie waren? Man ist nie zufrieden dort, wo man ist. Verfolgen diese die ersten Reisenden? Sie verfolgen gar nichts. Sie schlafen da drinnen oder sie gehen auch. Nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben. Nur die Kinder wissen, wohin sie wollen. Sie wenden ihre Zeit an eine Puppe von Stofffetzen. Und die Puppe wird ihnen sehr wertvoll. Und wenn man sie ihnen wegnimmt, dann weinen sie. Tja, die haben es gut. Es war am 8. Tage meiner Panne in der Wüste. Und ich hörte gerade die Geschichte von dem Weichensteller, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. Ach, deine Erinnerungen sind ganz hübsch. Aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert, habe nichts mehr zu trinken und wäre sehr glücklich, wenn ich ganz gemütlich zu einem Brunnen gehen könnte. Mein Freund, der Fuchs, meint... Mein kleines Kerlchen, es handelt sich nicht mehr um den Fuchs. Warum? Weil wir vor Durst sterben werden. Es ist gut, einen Freund gehabt zu haben, selbst wenn man vor Durst sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte. Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen. Du hast auch Durst? Wasser kann auch gut sein fürs Herz. Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht. Gewiss. Die Wüste ist schön. Es macht die Wüste schön, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt. Ja. Ob es sich um ein Haus, um die Sterne oder um die Wüste handelt, Was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar. Ich bin froh, dass du mit meinem Fuchs übereinstimmst. Da der kleine Prinz einschlief, nahm ich ihn in meine Arme und machte mich auf den Weg. Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. Es schien sogar, als gäbe es nichts Zerbrechlicheres auf der Erde. Ich betrachtete Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Winde zitternde Haarsträhne und sagte mir, was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Eigentliche ist unsichtbar. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Brunnen. Er glich nicht den Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfacher in den Sand gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen. Aber es war keinerlei Dorf da. Und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig. Alles ist bereit. Die Winde, der Kübel und das Seil. Du hörst. Wir wecken diesen Brunnen auf und er singt. Komm, lass mich das machen. Das ist zu schwer für dich. Ich habe Durst nach diesem Wasser. Gib mir zu trinken. Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an seine Lippen. Er trank mit geschlossenen Augen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als ein Trunk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz wie ein Geschenk. Genauso machten, als ich ein Knabe war, die Lichter des Christbaums, die Musik der Weihnachtsmette und die Sanftmut des Lächelns den eigentlichen Glanz der Geschenke aus, die ich erhielt. Die Menschen bei dir zu Hause züchten 5000 Blumen in ein und demselben Garten. Und sie finden dort nicht, was sie suchen. Ja, mein Kleines. Sie finden es nicht. Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Blume, in einem bisschen Wasser finden. Ganz gewiss. Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Du musst dein Versprechen halten. Welches Versprechen? Du weißt, einen Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für die Blume. Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß. Du weißt, mein Sturz auf die Erde. Morgen wird es ein Jahr her sein. Ich war ganz in der Nähe runtergefallen. Dann ist es kein Zufall, dass du an dem Morgen, da ich dich kennenlernte, vor 8 Tagen so ganz allein 1000 Meilen von allen bewohnten Gegenden entfernt spazieren gingst. Du kehrtest zu dem Punkt zurück, wo du gefallen warst. Vielleicht war es der Jahrestag. Ach, ich habe Angst. Du musst jetzt arbeiten. Du musst zu deiner Maschine zurückkehren. Ich erwarte dich hier. Komm morgen Abend wieder. Neben dem Brunnen stand die Ruine einer alten Steinmauer. Als ich am nächsten Abend wiederkam, sah ich meinen kleinen Prinzen da oben sitzen, mit abgewandtem Gesicht und herunterhängenden Beinen, und ich hörte ihn sprechen. Du hast gutes Gift? Bist du sicher, Schlange, dass du mich nicht lange leiden lässt? Ich blieb stehen, und das Herz presste sich mir zusammen, aber ich verstand noch nicht, was er meinte. Jetzt geh weg. Ich will herunterspringen. Da richtete ich selbst den Blick auf den Fuß der Mauer und machte einen Satz. Da war er zum kleinen Prinzen emporgereckt, eine dieser gelben Schlangen, die einen in 30 Sekunden erledigen. Ich wühlte in meiner Tasche nach dem Revolver und begann zu laufen. Aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ ich die Schlange in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der stirbt. Und ohne sonderliche Eile schlüpfte sie mit einem leichten, metallischen Rascheln zwischen die Steine. Gerade rechtzeitig kam ich zur Mauer, um ein kleines Kerlchen von einem Prinzen in meinen Armen aufzufangen. Er war bleich wie der Schnee. Was sind das für Sachen? Du sprichst jetzt mit Schlangen? Ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren können. Woher weißt du das? Auch ich werde nach Hause zurückkehren. Das ist viel weiter und viel schwieriger. Ich habe dein Schaf. Und ich habe die Kiste für das Schaf. Und ich habe den Maulkorb. Kleines Kerlchen, du hast Angst gehabt. Ich werde heute Abend noch viel mehr Angst haben. Oh, kleines Kerlchen, ich will dich noch lachen hören. Diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stern wird sich gerade über dem Ort befinden, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung und dem Stern? Was wichtig ist, sieht man nicht. Gewiss. Das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern wohnt, so ist es süß, bei Nacht den Himmel zu betrachten. Alle Sterne sind voll Blumen. Gewiss. Das ist wie mit dem Wasser, was du mir zu trinken gabst. Es war wie Musik. Die Winde und das Seil. Du erinnerst dich? Gewiss. Du wirst in der Nacht die Sterne anschauen. Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen. Ha, kleines Kerlchen, kleines Kerlchen. Ich höre dieses Lachen so gerne. Gerade das wird mein Geschenk sein. Es wird sein wie mit dem Wasser. Was willst du sagen? Alle Menschen haben Sterne, aber es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für die anderen sind sie nichts als kleine Lichter. Für wieder andere, die Gelehrten, sind sie Probleme. Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Aber all diese Sterne schweigen. Du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat. Was willst du sagen? Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, dann wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne. Weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Es wird sein, als hätte ich dir anstatt der Sterne eine Menge kleiner Schellen geschenkt, die lachen können. Diese Nacht, weißt du, komm nicht. Ich werde dich nicht verlassen. Es wird so aussehen, als wäre ich krank. So ein bisschen, als stürbe ich. Ich habe es nicht gesehen, wie er sich in der Nacht auf den Weg machte. Er war lautlos entwischt. Als es mir gelang, ihn einzuholen, marschierte er mit raschem, entschlossenem Schritt dahin. Er sagte nur: Ach, da bist du ja. Du hast nicht recht getan. Es wird dir Schmerz bereiten. Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und das wird nicht wahr sein. Lass mich einen Schritt ganz allein tun. Du weißt, meine Blume, ich bin für sie verantwortlich. Und sie ist so schwach. Und sie ist so kindlich. Sie hat 4 Dornen, die nicht taugen, sie gegen die Welt zu schützen. Hier, das ist alles. Er zögerte noch ein bisschen, dann erhob er sich. Er tat einen Schritt. Ich konnte mich nicht rühren. Es war nichts als ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Die Schlange. Er blieb einen Augenblick reglos. Er schrie nicht. Er fiel sachte wie ein Baum fällt. Ohne das leiseste Geräusch fiel er in den Sand. Jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Die Kameraden, die mich wiedergesehen haben, waren froh, mich lebend wiederzusehen. Ich war traurig. Aber ich sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet. Das heißt, nicht ganz. Aber ich weiß gut, der kleine Prinz ist auf seinen Planeten zurückgekehrt. Denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind 500 Millionen Glöckchen. Ich frage mich, was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen. Das eine Mal sage ich mir bestimmt nicht. Der kleine Prinz deckt seine Blume jeden Abend mit seinem Glassturz zu und er gibt auf sein Schaf gut Acht. Dann bin ich glücklich und alle Sterne lachen leise. Aber dann wieder sage ich zu mir, man ist das eine oder andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwichen. Dann verwandeln sich die Schellen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die ihr gleich mir den kleinen Prinzen liebt, wie für mich. Sie hörten »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry. Es sprachen Heinz Stöver, Ruth Hellberg, Martin Held, Gudrun Gewecke, Fritz Saalfeld und viele andere. Regie Rudolf Ried, Komposition Heinz Schröter. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 1951.